Erster Gott sprach zu mir. Zweiter, du Mensch, erzähle dem Volk Israel eine Geschichte. Dritter, sag ihnen, ein großer Vogel kam zum Libanon. Er hatte große Flügel und viele Farben. Er nahm die Spitze von einem Baum weg. Vierter, er riss die Zweige ab. Er brachte sie in ein Land mit vielen Händlern. Dort legte er sie in eine Stadt. Fünfter, dann nahm er einen Samen aus dem Land. Er pflanzte ihn in gute Erde. Er setzte ihn an viel Wasser. Sechster, der Samen wuchs und wurde ein Weinstock. Er blieb klein am Boden. Seine Zweige wuchsen zu dem Vogel hin. Er bekam viele Äste. Siebter, es gab aber noch einen anderen großen Vogel. Der Weinstock bog seine Wurzeln zu diesem neuen Vogel. Er wollte Wasser von ihm haben. Achter, dabei stand er schon auf gutem Feld. Er hatte genug Wasser. Er sollte ein schöner Weinstock werden. Neunter, Gott fragt, wird das gut gehen? Der erste Vogel wird ihn ausreißen. Die Blätter werden trocken. Man braucht keine Kraft dafür. Zehnter, der Weinstock ist gepflanzt. Aber wird er leben? Ein heißer Wind wird kommen. Dann wird er ganz trocken. Elfter, Gott sprach wieder zu mir. Zwölfter, fragt das ungehorsame Volk, versteht ihr das? Der König von Babel kam nach Jerusalem. Er nahm den König und die Chefs mit nach Babel. Dreizehnter, er nahm einen Mann aus der Familie des Königs. Er machte einen Vertrag mit ihm. Der Mann musste einen Eid schwören. Die wichtigen Leute nahm er weg. Vierzehnter, das Land sollte schwach bleiben. Es sollte nicht wieder stark werden. Der Mann sollte den Vertrag halten. Fünfzehnter, aber der Mann wurde untreu. Er schickte Boten nach Ägypten. Er wollte Pferde und viele Soldaten. Wird er Erfolg haben? Nein, er bricht den Vertrag. Sechzehnter, Gott sagt, er wird in Babel sterben. Er hat seinen Eid nicht gehalten. Er hat den Vertrag mit dem König von Babel gebrochen. Siebzehnter, auch der Pharao wird ihm nicht helfen. Er kommt nicht mit vielen Soldaten. Viele Menschen werden sterben. Achtzehnter, er hat seinen Schwur gebrochen. Er gab seine Hand darauf. Aber er hat gelogen. Er wird bestraft. Neunzehnter, Gott sagt, er hat meinen Eid missachtet. Er hat meinen Vertrag gebrochen. Ich werde ihn dafür bestrafen. Zwanzigster, ich fange ihn wie in einem Netz. Ich bringe ihn nach Babel. Dort werde ich ihn richten. Er war mir nicht treu. 21. Seine besten Soldaten werden im Krieg sterben. Die anderen fliehen in alle Richtungen. Dann wisst ihr, ich bin Gott. Ich habe es gesagt. 22. Gott sagt, ich nehme einen jungen Zweig vom hohen Baum. Ich pflanze ihn auf einen sehr hohen Berg. 23. Ich pflanze ihn auf den Berg von Israel. Er bekommt Zweige und Früchte. Er wird ein sehr schöner Baum. Alle Vögel wohnen in seinem Schatten. 24. Alle Bäume im Feld werden es sehen. Ich mache hohe Bäume klein. Ich mache kleine Bäume groß. Ich mache grüne Bäume trocken. Ich mache trockene Bäume grün. Ich bin Gott. Ich sage es und ich tue es.